Einst ihr junge Knab heimkam, von seiner Liebsten fing er an. Wo ist meine Herzallerliebste, die ich verlassen hab? Auf dem Kirchhof liegt sie begraben, heut ist ihr dritter Tag. Das Trauern und das Weinen hat sie zum Tod gebracht. Mein Herz, allerliebster Schatz. Jetzt will ich auf den Kirchhof gehen, will suchen meine liebsten Grab. Bis dass sie mir Antwort gab. Ei, du, mein aller Herz,